Inshallah ta'ala beginnen wir mit Kitab al-Siyam, mit dem Kapitel über das Siyam. Das Siyam oder Saum auf Arabisch kommt vom arabischen Verb Sama. Und Sama bedeutet vor einer Sache Abstand nehmen oder sich von einer Sache zurückhalten. Und das ist die sprachliche Bedeutung des Wortes. Und in dieser sprachlichen Bedeutung des Wortes kommt es auch im Koran Karim vor, im Zusammenhang mit Maryam alayhi salatu wassalam, als sie sich davor zurückgehalten hat zu sprechen. Und das nennt man auch im arabischen Siyam. Das ist die sprachliche Bedeutung davon. Wir allerdings meinen in der Scharia damit, dass man sich vor bestimmten Dingen zu einer bestimmten Zeit mit einer ganz bestimmten Absicht zurückhält. Dass man sich vor bestimmten Dingen zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Absicht zurückhält. Zu einer bestimmten Zeit, damit ist bekanntlicherweise die Zeit der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang gemeint. Mit den bestimmten Dingen sind diejenigen Dinge gemeint, die das Fasten annullieren, das Siyam annullieren, wie zum Beispiel der Geschlechtsverkehr oder das Essen oder das Trinken oder auch andere Dinge, über die es unter den Gelehrten rahimahumullah ta'ala unterschiedliche Ansichten gibt. Und mit einer bestimmten Absicht, da meinen wir, dass man diese Dinge unterlässt, um sich Allah azza wa jal zu nähern auf die vorgeschriebene Art und Weise. Denn man kann aus verschiedenen Gründen sich von Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang zurückhalten. Aber entscheidend ist eben, dass dies nicht aus medizinischen Gründen oder aus Gründen, dass man abnehmen möchte, sondern man macht es eben als Form der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was gesetzliche Urteile über das Fasten angeht, so kommt es darauf an, worüber wir sprechen. Es gibt nämlich zwei Arten des Fastens. Es gibt das sogenannte Fardfasten, das Pflichtfasten, und es gibt das freiwillige Fasten, das Nafila-Fasten. Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah sagte: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, euch das Fasten, die ihr glaubt, vorgeschrieben worden. Und wenn Allah azza wa jalla eine Sache uns vorschreibt und auferlegt, dann gehört das gemäß den Regeln des Usul, dass dies eine Pflicht impliziert. Euch wurde etwas, auch im Deutschen, wenn man sagt, euch wurde etwas auferlegt oder vorgeschrieben, im Arabischen Furida, Kutiba, all diese Begriffe weisen darauf hin, dass diese Sache nicht freiwillig ist, sondern eben verpflichtenden Charakter hat. Und deswegen sagen die Gelehrten, das Usul grundsätzlich gilt, dass wenn solche Begriffe verwendet werden, das Angeordnete verbindlich ist. Verbindlich, also halt verpflichtend angeordnet ist und nicht eben freiwillig. Denn es könnte jemand sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch diese Sachen auferlegt auf freiwilliger Basis. Aber das ist nicht das Erste, was man unter solchen Aussagen versteht. Grundsätzlich versteht man darunter, dass das Auferlegte verpflichtenden Charakter hat. Allah azza wa jal spricht in dieser Ayah vom Pflichtfasten. Und Alhamdulillah, genauso wie es beim Salah und bei der Zakah ein freiwilliges Gebet und auch eine freiwillige Spende gibt, gibt es auch in Bezug auf das Fasten eine freiwillige Form des Fastens, durch die man seine mangelhafte, umgesetzte Pflichtgehorsamkeit ergänzen kann. Denn beim Pflichtfasten begeht man vielleicht Fehler, wodurch die Belohnung des Fastens verringert wird. Und dadurch hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gegeben, durch das freiwillige Fasten, dass wir diese Mängel ergänzen, auffüllen, genauso wie beim Fardgebet das der Fall ist. Deswegen Alhamdulillah, dass Allah azza wa jalla uns diese Möglichkeit gegeben hat. Deswegen auf der einen Seite sind es freiwillige Formen der Ibadah, auf der anderen Seite brauchen wir diese gelegentlich, um unsere Fehler, die wir gemacht haben, auszugleichen. Was das Fardfasten angeht, das Pflichtfasten angeht, bekannterweise im Monat Ramadan, worauf die Ayat im Koran Karim deutlich hinweisen, ist nicht nur ein Fard, das heißt Wajib, das heißt Pflicht. Das heißt, es ist nicht nur eine Sache, für die man zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man sie unterlässt und belohnt wird, wenn man sie tut, sondern es ist sogar eine Säule der Religion. Sogar eine Säule der Religion. Und bei den vier Säulen nach dem Salah ist es sehr problematisch, sie zu unterlassen, weil sie über die Unterlassung der Säulen nach den beiden Glaubensbekenntnissen ist bei manchen Ulama, rahimahullah ta'ala, Grund zum Abfall von der Religion, im Gegensatz zu den beiden Glaubensbekenntnissen, weil Glaubensbekenntnisse, wer sie unterlässt, ist bei allen Ulama kein Muslim. Glaubensbekenntnisse, wer das Glaubensbekenntnis nicht spricht, obwohl er dazu die Möglichkeit hat, sie auszusprechen, ist per Definition kein Muslim, weil er gar nicht bezeugt, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Fasten und die anderen vier Säulen der Religion bilden nun einmal den Bestandteil oder den Grund, die Grundbausteine der Religion. Deswegen solche Pflichten zu verletzen, sind schwerwiegender als andere Pflichten, die nicht die Säulen der Religion ausmachen. Ansonsten, wer diese Pflicht des Fastens leugnet, sie ist ein unbedingter Bestandteil der Religion. Auf Arabisch sagt man Amrun min ad-dini bid-darura. Wer das leugnet, ist Kafir und ist vom Islam abgefallen. Und deswegen ist der und dieser Übergang zwischen dem Unterlassen dieser Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Leugnen dieser Pflicht, die Allah den Menschen auferlegt hat, dieser Übergang ist sehr schnell übergangen, oder besser gesagt, den erreicht man sehr schnell, weil was ist der Grund, warum ein Muslim fastet? In erster Linie der Grund, er fastet, weil er davon überzeugt ist, dass diese Sache von Allah Azza wa Jal angeordnet worden ist. Natürlich, jemand, der nicht fastet, leugnet nicht automatisch, aber es ist sagen wir so, die meisten Menschen, die nicht fasten, sie fasten nicht, weil sie gar nicht an diese Pflicht glauben. Weil die meisten Menschen, wenn sie an diese Pflicht von allen Menschen auf der Welt, ich rede jetzt von Muslimen und auch von Nicht-Muslimen, warum fasten sie nicht? Weil sie gar nicht glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Fasten im Ramadan für sie zur Pflicht gemacht hat. Deswegen der Übergang zwischen dem Unterlassen einer Pflicht Allahs und dem Leugnen, der ist sehr dünn. Und deswegen findet man auch, dass jetzt nicht unbedingt beim Fasten, aber auch bei anderen Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auferlegt hat, dass der eigentliche Grund, warum er bestimmte Dinge nicht macht als Muslim, ist, weil er gar nicht davon überzeugt ist, dass es wirklich für ihn eine Pflicht ist. Und oder umgekehrt genauso, er begeht bestimmte Sünden, weil er gar nicht davon überzeugt ist, manchmal auch durch Unwissenheit, weil er gar nicht davon überzeugt ist, dass diese Sache auch für ihn verboten ist. Und deswegen begeht er das eine oder andere Verbot. Deswegen die Überzeugung im Herzen ist der Hauptmotor, sage ich mal, oder Dynamo, um den Menschen dazu zu bringen, die gute Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auferlegt hat, in die Tat, in die Praxis umzusetzen. Das Fasten, genauso gefährlich es ist, damit leichtsinnig umzugehen, genauso umgekehrt ist die Belohnung dafür gewaltig. Und es gibt große Weisheiten hinter dem Fasten, auf Arabisch Hikma. Eine der gewaltigsten Weisheiten überhaupt ist, dass Allah Azza wa Jal den Ikhlas des Menschen trainiert. Allah subhanahu wa ta'ala hilft uns dabei, unseren Ikhlas zu stärken. Denn das Fasten bedeutet ja nicht, dass man etwas tut, sondern das Fasten bedeutet, dass man etwas unterlässt. Und die Unterlassung einer Tat, die kann ich schlecht beobachten bei jemandem. Ich kann schlecht beobachten, dass du Morgendämmer bis zu Sonnenuntergang nicht gegessen hast und nicht getrunken hast und so, weil das eine Tatenunterlassung ist. Dafür müsste ich dich 24 Stunden lang beobachten. Aber das Begehen einer Tat, das machst du, das kann man sehen, wie zum Beispiel die fünf Gebete. die sind offensichtlich und du sollst sogar sie möglichst in der Gemeinschaft der Muslime verrichten, als Mann und so weiter und so fort. Das heißt, das Fasten ist in erster Linie eine Ibadah, auf die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine Einblick hat. In die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine Einblick hat. Und deswegen trainiert das Fasten den Ikhlas des Muslims. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er beim Fasten Riya betreibt, dass es Riya ist, eine kleine Form des Schirk, ist viel geringer als bei anderen Ibadat, bei denen es darum geht, etwas zu tun und nicht etwas zu unterlassen. Die Vorzüglichkeiten des Fastens sind viele. Wir begnügen uns, also mit Vorzüglichkeiten meine ich jetzt besonders die große Belohnung, die den Muslim erwartet, inshallah ta'ala, bei Allah azza wa jall. Und da begnügen wir uns mit einer Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in der er sinngemäß sagte, übersetzt, alle Taten, die der Mensch verrichtet, macht er für sich selbst. Außer dem Fasten. Dieses ist für mich und ich bin es, der dafür belohnen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem heiligen Hadith, alle Taten, die der Mensch verrichtet, macht er nur für sich selbst. Außer das Fasten. Dieses ist für mich und ich bin es, der dafür belohnen wird. Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben unterschiedliche Ansichten, was mit diesem Hadith konkret gemeint ist. Und wenn wir die verschiedenen Überlieferungen zu diesem Hadith betrachten, kommen wir zu einer Erklärung dieses Hadithes, die inshallah ta'ala der Wahrheit sehr nahe ist oder am nächsten steht und Allah weiß am besten Bescheid. Weil die Problematik in diesem Hadith, der sich jeder gestellt fühlt, wenn er diesen Hadith liest, ist, was ist der Unterschied zwischen dem Fasten und allen anderen Ibadat hinsichtlich der Tatsache, dass sie für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht werden. Weil Allah sagte, dieses ist für mich, das heißt, Fasten ist für mich. Das heißt, irgendwie ist da beim Fasten etwas Besonderes, was nicht bei anderen Taten ist. Obwohl wir das Fasten für Allah machen, das Gebet für Allah machen, die Zakat für Allah entrichten und so weiter und so fort. Und eine Erläuterung bei diesem Hadith lautet, dass alle Taten, die der Mensch für sich selbst macht, das bedeutet, er macht sie für sich selbst in dem Sinne, dass sie am Tag der Auferstehung in die Waagschalen gelegt werden. Alle Taten, die er macht, werden in seine Waagschalen gelegt. Und wenn sie in die Waagschalen gelegt werden, dann bedeutet es, dass sie natürlich auch aufgewogen werden können. Wenn etwas in eine rechte Waagschale gelegt wird, dann kann es auch durch die linke Waagschale aufgewogen werden. Das heißt, wenn du ein Kilo in die rechte Waagschale machst und du machst wieder ein Kilo in die linke, dann war es gerade so, als hättest du gar nichts gemacht. Weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes. Aber das Fasten ist nicht so. Das Fasten wird nicht so abgewogen wie alle anderen Taten auch. Deswegen wenn also ein Muslim einem anderen Menschen Unrecht getan hat, dann wird von seinen Taten am Tag der Auferstehung etwas genommen von guten Taten und wird dem anderen gegeben, weil es gibt ja kein Dinar und kein Dirham mehr am Tag der Auferstehung. Aber alle Taten des Menschen werden berührt, außer eben die Tat des Fastens. Die Tat des Fastens, die hält Allah Azza wa Jal für sich alle bereit und die wird nicht aufgebraucht werden, auch wenn er den anderen Menschen Unrecht getan hat. Alhamdulillah. Wenn wir über das Fasten sprechen, beginnen wir natürlich zuerst einmal über das Pflichtfasten. Damit meinen wir in erster Linie das Fasten im Monat Ramadan. Warum sagen wir in erster Linie das Fasten im Monat Ramadan? Gibt es noch eine andere Form des Pflichtfastens? Nein, es gibt noch andere Formen des Pflichtfastens. Zwar nicht für jedermann, aber für den einen oder anderen gibt es auch andere Formen des Pflichtfastens. Wie zum Beispiel jemand, der sich das Fasten zu einer bestimmten Zeit selbst auferlegt hat. Das nennt man auf Arabisch Nadr. Nadr, was im Deutschen übersetzt wird mit Gelübde. Jemand sagt, ich verspreche Allah, den nächsten Monat zu fasten. Dann hat er sich dieses Fasten selbst auferlegt und dann ist es für ihn auch ein Fardfasten geworden. Sicherlich nicht auf der gleichen Stufe wie das Fasten vom Ramadan, aber praktisch gesehen, er muss beides umsetzen. Und Eine zweite Form wäre, wenn jemand eine bestimmte Sünde begangen hat, für die er fasten muss. Wie zum Beispiel jemand, der geschworen hat und diesen Schwur gebrochen hat. Er hat geschworen, dann hat er den Schwur danach gebrochen und er kann die drei erwähnten Sühneleistungen im Koran al-Karim von Sklavenbefreiung bis Speisen von 10 Armen oder Bedürftigen und das entsprechende Kleiden für die 10 Armen, die kann er sich nicht leisten, dann geht er über zum Fasten, zum dreitägigen Fasten. Und dann ist diese Form des Fastens für ihn ein Pflichtfasten. Oder zum Beispiel jemand hat im Ramadan mit seiner Ehefrau verkehrt, obwohl er verpflichtet war zu fasten, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm ebenfalls auferlegt, einen Sklaven zu befreien, wenn er das nicht kann, weil er sich nicht leisten kann oder weil es keine gibt, dann geht er über zum Fasten. Und zwar sind das 2 Monate hintereinander. Insofern reden wir aber nicht von diejenigen Formen des Fastens, auch wenn sie Pflichtfasten sind, weil diese Formen, die wir gerade eben erwähnt haben, des Pflichtfastens, sind nicht jedermanns Sache, sind nicht jedem auferlegt worden und kommen manchmal vor und manchmal nicht. Deswegen beginnen wir mit dem, was in der Regel alle Muslime machen müssen. Das Fasten im Monat Ramadan, der Monat Ramadan ist bekannterweise der 9. Monat im Mondkalender. Und hier ist es eben, sollten wir wissen, dass die islamische Scharia grundsätzlich, wenn sie von Monaten spricht, auch was ich vorhin gesagt habe, mit, dass man 2 Monate hintereinander fastet und ähnlich, damit meinen wir die Mondmonate. Und es liegt auch eine Weisheit dahinter, warum Allah subhanahu wa ta'ala die Mondmonate gewählt hat für das Fasten und auch für die Pilgerfahrt und so weiter und so fort. Denn dadurch durchlaufen diese Ibadat alle 4 Jahreszeiten und so wird keiner auf der Welt benachteiligt. Wenn das Fasten in Europa immer nur im Sommer wäre, dann wäre es für sie anstrengend im Gegensatz zu den anderen, die auf der anderen Seite der Welt leben, bei denen eben der Tag dementsprechend einfacher wäre zu fasten, oder auf anderen Breitengraden leben, wo es dann eben einfacher wäre zu fasten. Und umgekehrt genauso. Und so behandelt Allah subhanahu wa ta'ala jeden gerecht. Ausnahme ist zum Beispiel bei der Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft, sie hängt nicht ab von den Mondmonaten, sondern sie hängt ab von den Jahreszeiten. Deswegen gibt es zu bestimmten Zeiten bestimmte Ernteerträge. Und die Ernteerträge, wissen wir, die Zakat fällt ja an, da muss man entrichten am Tag, an dem man erntet. Und das hängt ja nicht von bestimmten Mondmonaten ab. Deswegen grundsätzlich reden wir von den Mondmonaten. Und deswegen sollte man als Muslim auch dieses Datum bewahren. Ist kein Vergehen, wenn man auch das christliche Datum sich merkt, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die eben mit diesem Datum zu tun hat, aber das ist kein Grund, dass man das islamische Datum vernachlässigt, denn davon hängen viele unserer Ibadat ab, wie wir wissen. Der Monat Ramadan, die erste Frage, die sich stellt, ist, wann beginnt der Monat? Denn die Mondmonate sind nicht wie die Sonnenmonate von bestimmter Tagesanzahl. Das heißt, die Sonnenmonate haben alle in der Regel 30 oder 31 Tage, bis auf den Februar, der 28 hat, und manchmal alle 4 Jahre hat man den 29. eingebaut, um eben den Tag, das Jahr auszugleichen. Denn eigentlich braucht ja die Sonne nicht 365 Tage, sondern 365,25 Tage. Deswegen muss man dieses Viertel ausgleichen durch einen zusätzlichen Tag alle 4 Jahre. Aber beim Mond, die Mondmonate, jeder Mondmonat hat entweder 28 oder 29 Tage. Und das ist jeden Monat der Fall. Deswegen ist die Frage, woher wissen wir, dass ein Mondmonat begonnen hat oder der vorige zu Ende ist? Da gibt es 2 Möglichkeiten. Die deutlichste ist, wenn der vorige Monat 30 Tage hatte. Das heißt, wenn man 30 Tage lang den Neumond eines Monats nicht gesehen hat, dann wird dieser Monat nicht 31 Tage haben. Und so weiß man, dass der darauf folgende Tag der erste Tag sein muss. Und das interessiert uns immer besonders natürlich, wenn unsere Ibadah davon abhängt. Und das ist besonders im Monat Ramadan. Aber das ist nicht nur im Monat Ramadan. Das gilt für jeden Monat. Für jeden Monat. Das heißt also, wenn der Monat 30 Tage gehabt hat, dann wissen wir mit Gewissheit, dass der darauf folgende Tag der erste Tag des darauf folgenden Monats sein muss. Beispiel für unsere Fastenzeit. Der achte Monat, das heißt der Monat vor Ramadan, ist Sha'ban. Wenn dieser Monat 30 Tage gehabt hat, dann wissen wir, dass der darauf folgende Tag der erste Tag von Ramadan sein muss. Egal, ob man den Neumond dann gesehen hat oder nicht gesehen hat, spielt keine Rolle. Das heißt, wenn man nach Sonnenuntergang des 30. Sha'ban den Neumond sieht, oder auch wenn man ihn nicht sieht, es hat Ramadan begonnen. Die zweite Möglichkeit, das festzustellen, ist durch die Sichtung des Neumondes. Durch die Sichtung des Neumondes, diese Sichel, die man am Himmel sehen kann, je nach Wetterbedingungen natürlich, wenn man die Sichel gesehen hat, aber sie interessiert uns ja nicht mehr am 30., sondern interessiert uns am 29., das heißt am Sonnenuntergang des 29. Tages, wenn man nach Sonnenuntergang die Mondsichel sieht, dann weiß man, dass der erste Ramadan begonnen hat oder jeder andere Monat begonnen hat. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie man diese feststellen kann. Natürlich werden wir auch später reden, wie viele Leute den Neumond gesehen haben müssen in diesem Fall. Denn bei 30 Tagen gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Keiner sagt der 31. Schaban, das gibt es nicht. Aber wenn wir sagen 29 Tage und jemand behauptet, den Neumond gesehen zu haben, stellt sich die Frage, wie viele Personen müssen das gesehen haben, damit das verbindlich wird für alle anderen Muslime. Darüber reden wir noch, inshallah ta'ala. Insofern, dieses Ausschauhalten nach dem Neumond, das ist eine Fard-Kifaya, eine Kollektivpflicht. Das heißt also, wenn ein paar Muslime diese Aufgabe übernehmen, dann reicht es aus. Dann müssen das nicht alle machen. Wenn ein paar Leute in einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft oder einem Land, je nachdem, diese Aufgabe übernehmen, dann brauchen das nicht alle anderen Menschen machen. Das heißt, sie übernehmen diese Pflicht für alle anderen. Wenn aber keiner diese Aufgabe übernimmt, dann sündigen alle, die Möglichkeit dazu gehabt haben oder hatten, diese Sichtung durchzuführen. Und sündigen alle, die dazu die Möglichkeit gehabt hatten. Ansonsten denke ich, nicht die Möglichkeit hat, wie der Blinde, von ihm hängt diese Angelegenheit nicht ab. Insofern gehört es zu den guten Taten. Also das heißt, allgemein gilt das als Fard Kifaya. Wenn aber jemand diese Aufgabe übernimmt, angenommen du weißt, dass jemand diese Aufgabe übernommen hat, du fragst dich jetzt, was bringt es, wenn ich das auch noch mache? Werde ich dafür auch noch belohnt? In diesem Fall ja. In diesem Fall ja, das heißt, es ist für dich eine gute Tat, aber es ist nicht mehr eine Kollektivpflicht und du erfüllst nicht mehr die Pflicht alleine, sondern für dich persönlich, individuell, ist es eine freiwillige, gute Tat. Mustahab oder Sunnah. Aber das hängt ab von Ibadah zu Ibadah. Das hängt ab von Ibadah zu Ibadah. Denn manche Ibadat kann man sich teilen mit anderen, manche Ibadat kann man sich nicht mit anderen teilen. In diesem Fall die Sichtung des Neumondes, das kann jeder machen, wenn er will. Aber ein anderes Beispiel für eine Kifaya-Fard wäre der Adhan. Wäre der Adhan oder die Iqama oder auch das Vorbeten im Gebet. All diese Dinge können nur von einer einzigen Person umgesetzt werden. Und deswegen, wenn eine andere Person das zusätzlich umsetzen würde, wäre das für sie keine freiwillig gute Tat. Wir haben gesagt, dass der neue Monat durch eine von zwei Möglichkeiten eintritt. der Grund oder warum es wichtig ist, diese beiden Möglichkeiten zu haben, ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Neumond da ist. Der Neumond ist da, aber wir wissen nicht, dass er da ist. Oder er ist da und wir wissen, dass er da ist, aber wir können ihn nicht sehen, weil er eben durch Wolken oder durch Regen oder durch Sandsturm oder durch Schnee oder was auch immer verdeckt ist. Und dass man, weil den Neumond zu sehen, ist nicht einfach. Der Neumond ist eine sehr dünne Sichel. Manchmal sogar, wenn man ihn sieht und guckt weg und man sucht ihn wieder, fällt es einem schwer, ihn nochmal zu sehen. So dünn ist er teilweise. Deswegen ist es wichtig, dass wir zwei Möglichkeiten haben, den Neumond sichten zu dürfen. Nur die Frage ist, was sollen wir denn machen, wenn der Neumond da ist? Der Neumond ist da, aber wir sehen ihn nicht. Wie kann das sein? Es kann sein, dass man den Neumond, man weiß, dass er da ist, man sieht ihn nicht. Entweder ist der 30. Tag, dann ist es uns egal, weil dann wissen wir, dass er auf jeden Fall da ist, weil der Monat kann nicht 31 Tage haben. Oder ist der 29. Und wie weiß man es dann? Weil, wissen in Anführungsstrichen, man hat es errechnet zum Beispiel. Jetzt müsste der Neumond da sein. Das heißt, man kann davon ausgehen oder man weiß mit Gewissheit, dass er da sein muss, aber man kann ihn nicht sehen. Aber man kann ihn nicht sehen. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt, der Monat hat manchmal 29 Tage, so fastet erst, wenn ihr den Neumond seht. So fastet erst, wenn ihr den Neumond seht. Und brecht euer Fasten erst, wenn ihr ihn wieder seht. Am Ende des Monats. Und dann sagt er, sollte er verdeckt sein, dann schätzt ihn auf 30 Tage. Sollte er verdeckt sein, das heißt, was heißt, der Mond ist verdeckt? Das heißt, er ist da oder er ist nicht da? Er ist da. Okay, weil sonst wäre er nicht verdeckt. Ne? Das heißt, er ist da, aber er ist verdeckt. Wir wissen, dass er da ist, meinetwegen, oder auch nicht, spielt keine Rolle. Der Prophet sagt, er ist da, aber er ist verdeckt. Was sollen wir machen? Er sagte, dann schätzt ihn auf 30 Tage. Dann schätzt ihn auf 30 Tage, das heißt den Monat. Geht also davon aus, dass er 30 Tage hat. Und das heißt, mit anderen Worten, man soll eben den Tag da nicht fasten. Denn manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, waren der Ansicht, dass man sicherheitshalber fasten soll, weil es könnte ja der Ramadan-Tag schon sein. Ja? Aber das ist aufgebaut auf einer logischen Begründung. Ich faste aus Sicherheitsgründen, damit ich nicht aus Versehen einen Tag nicht von Ramadan gefastet habe. Aber diese logischen Begründungen sind vernünftig, solange sie natürlich nicht einem Textbeweis widersprechen. Wenn sie einem Textbeweis widersprechen, haben sie keine Gültigkeit. Deswegen sagte, also diesen Hadith hat Ibn Umar überliefert, und dann sagte Nafi' rahimahullah, Nafi' ist der, einer der berühmten Überlieferer über Ibn Umar radiallahu anhu. Nafi' sagte, wenn es der 29. Scha'ban war, hat man für Ibn Umar Ausschau gehalten. Wenn man ihn gesehen hat, fastete er. Wenn man ihn nicht gesehen hat, den Neumond, und die Sicht weder durch Wolken oder noch durch Trübheit blockiert war, weder durch Wolken noch durch Trübheit blockiert war, das könnte ja, wie gesagt, auch ein Sandsturm sein, hat er nicht gefastet, radiallahu anhu. Wenn die Sicht am Ende des Monats Ramadan durch Wolken oder Trübheit blockiert war, fastete er. Wenn die Sicht am Ende des Monats Ramadan durch Wolken oder Trübheit blockiert war, fastete er. Warum? Ja, weil dann war ja Ramadan. Und wir hören erst auf zu fasten mit Ramadan, wenn wir uns sicher sind, dass kein Ramadan mehr ist. Deswegen hat er hier gefastet und am Anfang nicht gefastet. Ibn Umar pflegte mit den Leuten zusammen sein Fasten zu brechen und hielt sich nicht an diese Berechnung. Denn diese Geschichte mit den Berechnungen ist alt. Auch früher hat man schon die Monate berechnet, aber sie sind man kann sie berechnen, aber sie sind kein Maßstab, um zu bestimmen, dass der Monat begonnen hat oder nicht begonnen hat. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet, der Monat hat mindestens 29 Tage, so fastet nicht, bis ihr den Neumond seht. Sollte er euch verdeckt bleiben, dann vervollständigt die Anzahl auf 30 Tage. Und so weiter gibt es mehrere Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie alle haben eines gemeinsam, zu bestimmen, wann ein Monat beginnt bzw. endet, hängt von der Sichtung ab. Entweder, also wenn es um den 29. Tag geht, entweder man sieht ihn, den Neumond, dann weiß man, dass der neue Monat eingetroffen ist, oder man sieht ihn nicht, dann weiß man, dass der neue Monat noch nicht begonnen hat, beziehungsweise der alte noch nicht zu Ende ist. Und an dieser Tag, an dem man nach dem Mond Ausschau hält, das heißt der 29. Und wenn man jetzt den Neumond nicht gesehen hat, wenn man den Neumond nicht gesehen hat, am Anfang vom Ramadan, man hat ihn nicht gesehen, das heißt, man weiß nicht, ist der Mond da gewesen, nur man hat ihn nicht gesehen, oder war er gar nicht da und man hat ihn nicht gesehen. Den darauf folgenden Tag nennt man Yawm al-Shakk, das heißt, es ist der zweifelhafte Tag. Es ist der zweifelhafte Tag. Das heißt, theoretisch könnte er schon ein Tag von Ramadan sein, aber man weiß es nicht. Weil wieso ist es zweifelhaft? Naja, weil es könnte ja sich im Nachhinein herausstellen, dass man falsch gehandelt hat. Denn wenn du in deiner Gemeinschaft beobachtet hast und du hast deine Kontakte mit Leuten, die nach dem Neumond Ausschau halten, aber keiner hat ihn gesehen von den Leuten, die du kennst und die mit dir Kontakt halten. Aber erst am nächsten Tag erreicht dich die Nachricht von jemandem, dass er gesagt hat, ich habe den Neumond gesehen. Dann weißt du, dass du falsch lagst. Deswegen zweifelhafter Tag. Also es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man falsch liegt. Dieser zweifelhafte Tag, ihn hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten zu fasten. Und das heißt, man darf nicht fasten an diesem Tag mit der Absicht, für Ramadan zu fasten. Sollte man allerdings fasten aufgrund einer Regelmäßigkeit, wie jemand, der jeden zweiten Tag fastet, und dann fällt dieser Tage, an denen er fastet, auf diesen Yawm al-Shakk, auf den zweifelhaften Tag, dann darf er an diesem Tag fasten. Weil das Problem ist an dieser Stelle, dass man fastet für Ramadan, aber nicht entschlossen ist in seiner Absicht. Man fastet für Ramadan, aber man ist nicht entschlossen in seiner Absicht. Und diese Nichtentschlossenheit macht eben das Fasten ungültig. Denn wie sollst du auch entschlossen fasten, wenn du gar nicht weißt, ob es wirklich Ramadan ist? Und du fastest ja auch nur, falls es Ramadan wäre. Und deswegen ist das Fasten für Ramadan in diesem Fall nicht nur ungültig, sondern sogar der Prophet a.s. hat es verboten. Jetzt gibt es auch Gruppen von Menschen, die nicht die Möglichkeit dazu haben, nach dem Neumond Ausschau zu halten. Beziehungsweise sie haben auch keine Bekanntschaften, die ihnen Auskunft geben könnten, ob der Neumond gesehen worden ist oder nicht. Beispiel dafür ist jemand, der sich verlaufen hat, in der Wüste verirrt hat. Oder jemand, der gefangen genommen worden ist und nicht Bescheid weiß, wann der Monat Ramadan beginnt und wann er endet. In diesem Fall muss er oder bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu schätzen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu schätzen. Wenn er zum Beispiel weiß, dass er am 28. Schaban, das wäre jetzt ein oder zwei Tage vor dem Ende und vor Beginn von Ramadan, wenn er weiß, dass er zum Beispiel am 28. Schaban gefangen genommen worden ist von Kuffar, und sie geben ihm nicht die Möglichkeit, dass er herausfinden kann, wann der Monat Ramadan beginnt und so weiter und so fort. Was soll er machen? In diesem Fall muss er schätzen. In diesem Fall muss er schätzen. Und wenn er fastet, natürlich kann er in diesem Fall nicht Ausschau halten. Deswegen muss er davon ausgehen, dass der Monat 30 Tage hat. Der Schaban muss er davon ausgehen, dass der Monat 30 Tage hat. Und sollte es bis den Monatende Ramadan durchgehen, dann ebenfalls geht er davon aus, dass der Monat Ramadan 30 Tage hat, weil dann ist er gewiss. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass er entweder alles richtig gemacht hat, Alhamdulillah, eine Woche nichts mehr machen, nichts mehr nachholen. Aber es könnte auch sein, dass er zu früh gefastet hat, weil er sich am Anfang verschätzt hat. Er dachte, es wäre der 28. gewesen, war es aber nicht. Oder er hat zu spät gefastet. Wenn er zu früh gefastet hat, dann muss er diese Tage nachholen. Auf ihn lastet keine Sünde, weil er das gemacht hat, was er machen konnte. Aber er muss die Tage nachholen, weil wenn er Tage vor Ramadan gefastet hat, mit der Absicht für Ramadan, das ist ungültig. Und Allah Azza wa Jal lässt natürlich die gute Tat nicht verloren gehen, aber als Ramadan-Fasten kann es nicht gültig sein, denn die Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala zu fasten, richtet sich an den schuldfähigen Mukallaf erst, wenn die Zeit von Ramadan eingetroffen ist, vorher nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass er zu spät gefastet hat. Wenn er zu spät gefastet hat, dann wird es als nachgefastet gewertet und er braucht nichts mehr machen. Und sowieso die Tage, die er während dem Ramadan richtig gefastet hat, die sind richtig gefastet und er braucht auch diesbezüglich nichts mehr machen. Manche Leute, darauf haben wir schon vorhin hingewiesen, manche Leute in der heutigen Zeit haben angefangen, den Mondmonat Ramadan astronomisch zu berechnen, festzumachen. Das heißt, sie rechnen voraus und sagen, der Neumond müsste am Tag so und so auftauchen, deswegen fasten wir am Tag so und so, laut Kalender quasi. Diese Angelegenheit, wie wir vorhin schon erfahren haben, widerspricht dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er hat den Beginn und das Ende eines Monats von der Sichtung abhängig gemacht. Er hat es von der Sichtung abhängig gemacht. Und diese Aussagen sind sehr gefährlich, nicht nur, dass sie den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprechen, sondern sie machen die Ibadat der Menschen kaputt. Denn stell dir mal vor, wenn die Muslime sich an so etwas halten und dann eine Säule ihrer Religion verletzen, weil sie zu früh anfangen zu fasten oder zu spät anfangen zu fasten, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, es gibt auch Menschen, die zu anderen Zeiten fasten müssen, wie wir gesagt haben. Es gibt andere Formen des Pflichtfastens und sie denken dann, dass sie sich an diese Sachen halten dürfen. Und ich stell dir mal vor, jemand ihm ist auferlegt worden, dass er 2 Monate hintereinander fasten muss. Und dann hält er sich an den Kalender und dann stellt sich heraus, dass er falsch war. Und hat sein Fasten zu früh gebrochen. Er darf glatt nochmal neu anfangen. Und das ist nicht witzig. Also für ihn, für uns nochmal. Deswegen diese Angelegenheit, es liegt nichts Gutes darin, zusammengefasst, wenn man einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam verwirft, und auch noch teilweise mit der Begründung, dass es einfacher wäre, sich an die Berechnungen zu halten. Subhanallah, die Berechnungen, erstens einmal, die Astronomen selbst sind sich nicht darüber einig, wie man die Tage genau berechnet. Die Astronomen sind sich in sich nicht einig. Manche berechnen erst auf eine Methode, andere auf eine andere Methode. Und wie wir gleich sehen werden, auch schon allein schon in der Thematik fasten alle Muslime auf der Welt gleichzeitig oder fastet jedes Land für sich alleine. Diese Thematik wird auch durch das Berechnen in der Astronomie nicht gelöst. Weil der Neumond taucht da nicht überall gleichzeitig auf. Genauso wie die Sonne nicht jeden Tag in den gleichen Moment aufgeht oder untergeht. Ja? Deswegen, das Problem hast du ja dann dadurch noch gar nicht gelöst. Man wollte dadurch sozusagen erreichen, dass alle Muslime gleichzeitig anfangen zu fasten und aufhören, aber das ist dadurch gar nicht gelöst worden. Zweite Angelegenheit, also nach der ersten, dass die Astronomen selbst unterschiedlicher Ansicht sind, wie man das zu berechnen hat. Und außerdem, die Astronomen sitzen ja auch nur am PC und schreiben bestimmte Zahlen und errechne was aus. Mit eigenen Augen was gesehen zu haben, ist was anderes. Das zweite, das heißt, auch Rechenfehler können hier passieren. Die zweite Sache ist, dass die Scharia nicht herabgesandt worden ist für ein paar Astronomen, dass sie uns mitteilen können, wann wir Fasten nicht aufhören und zu beginnen. Sondern die Scharia ist anwendbar für jeden Muslim, egal wo er auf der Welt lebt. Und wenn du die Sache abhängig machst von dem, was bestimmte Menschen, bestimmte Leute, die sich darin auskennen, berechnen können, dann machst du die Scharia quasi nicht, oder machst sie unanpassungsfähig an jede möglichen Begebenheiten. Denn nicht jeder Mensch hat Zugriff zu diesen Geschichten. Die nächste Angelegenheit ist, wenn wir den Neumond gesehen haben oder auch nicht gesehen haben, wie verhält es sich, wenn wir ihn nicht gesehen haben, aber an einer anderen Stelle auf der Welt hat man den Neumond gesehen? Oder umgekehrt, wir haben den Neumond gesehen und an anderer Stelle hat man ihn nicht gesehen. Muss im ersten und zweiten Fall, müssen alle Muslime trotzdem fasten, die ihn gesehen haben, als auch die ihn nicht gesehen haben, oder fasten nun diejenigen Menschen, die in dem Gebiet, in dem sie ihn gesehen haben, und die anderen brauchen nicht zu fasten, die ihn nicht gesehen haben. Die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sind darüber unterschiedlicher Ansicht, und deswegen ist auch, wie gesagt, das Problem durch das Berechnen der Astronomie nicht gelöst. Weil selbst wenn du sagst, ich berechne, dann frage ich dich, für welches Gebiet berechnest du? Für welches Gebiet berechnest du? Wenn du es für ein Gebiet berechnest, das heißt nicht, dass es für alle anderen Gebiete ebenfalls gilt. Wenn du der Ansicht bist, dass jede Region für sich selbst fastet. Und wenn du sagst, nein, alle Muslime fasten, dann hättest du einen Anhaltspunkt, wenn die Astronomen sich einig sind, wie man das genau berechnet. Wie dem auch sei, denn es gab nämlich bewiesenermaßen, wurde von den Geschwistern, die nach den Berechnungen gehen, sie haben manchmal gefastet, hier bei uns hier in Deutschland, noch bevor der Neumond, egal wo auf der Welt gesehen worden ist. Und absichtlich haben sie das gemacht. Und sie wussten das auch. Warum? Weil ihr wisst ja, dass durch die Zeitverschiebung geht die Sonne in manchen Teilen der Welt früher auf als in anderen Teilen der Welt. Ich mache ein einfaches Beispiel. Jetzt ist die Sonne untergegangen. Wenn wir zum Beispiel jetzt wissen wollen, ob heute Ramadan begonnen hat oder nicht. Jetzt ist Nacht. Die Sonne ist untergegangen. Wir warten darauf, ob Ramadan schon begonnen hat. Quasi müssen wir ab Morgendämmerung fasten oder nicht fasten. Wenn die Morgendämmerung eintrifft, war es ein paar Mal so, dass der Neumond noch nie auf der Welt gesichtet worden ist. Noch nie. Gar nicht. Keiner behauptet, dass er gesehen worden ist. Aber die haben trotzdem in Deutschland angefangen zu fasten. Warum? Weil aufgrund der Zeitverschiebung ist es bei uns zwar schon Morgendämmerung geworden, im Pazifik aber noch nicht. Dort ist die Sonne viel später untergegangen als bei uns. Deswegen ist bei denen noch lange Nacht. Und erst nachdem bei uns die Morgendämmerung eingetroffen ist, hat man dort bei Nacht den Neumond gesehen. Gesehen natürlich nicht, errechnet. Errechnet. Das heißt, bei ihnen, wenn heute zum Beispiel Freitag ist, ist morgen Samstag. Bei ihnen wurde der Neumond tatsächlich am Freitag gesehen. Also Samstagnacht, also Freitag auf Samstag, wurde Neumond tatsächlich gesehen. Und deswegen können sie auch tatsächlich fasten am nächsten Tag, am Samstag. Aber bei uns in der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde er weder bei uns gesehen, noch irgendwo auf der Welt aufgrund der Zeitverschiebung. Deswegen haben die Leute angefangen zu fasten, obwohl unter Übereinkunft der Ulama das Fasten ungültig sein muss, weil der Neumond wurde gar nicht gesehen. Ja, und deswegen diese Deswegen können wir diese Frage auch sehr einfach logisch schon beantworten. Es kann nicht sein, dass der Neumond, wenn er an einer Stelle auf der Welt gesehen wird, verbindlich ist für alle Muslime auf der Welt. Das kann nicht sein. Das heißt, selbst wenn man anrufen würde, also wenn Sie im Pazifik den Neumond gesehen haben, die Sichel gesehen haben, jetzt rufen Sie uns in Deutschland an und sagen, wir haben den Neumond gesehen, fastet. Bei uns ist schon lange Fajr. Wir haben Fajr schon gebetet. Wie sollen wir fasten? Das heißt, es kann sich nur noch auf den darauf folgenden Tag beziehen. Und dann schon haben wir bewiesen, dass nicht alle Menschen auf der Welt gleichzeitig fasten können. Wir haben mit diesem logischen Beweis angefangen, weil manche Leute lassen sich besser überzeugen durch logische Beweise, beziehungsweise der Textbeweis ging auch schon voran. Aber der Textbeweis ist klar. Der Textbeweis sagt, wenn ihr ihn seht, dann fastet. Wenn ihr nicht gesehen habt, dann fastet nicht. Also wenn man sich einfach machen will, hält man sich einfach an Hadith des Propheten, und hat keine Kopfschmerzen, richtig? Aber wenn man das auch logisch verstehen will, dann weiß man das auch. Der zweite Textbeweis, wir haben einen Textbeweis gehört, von Ibn Umar radiallahu anhu, von Abu Huraira gibt es auch eine Überlieferung. Und es gibt noch einen dritten Textbeweis diesbezüglich, der berühmte Hadith von Quraib und Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Quraib berichtet, dass Al-Fadl, die Tochter von Al-Harith, ihn zu Muawiyah nach Damaskus sandte. Muawiyah radiallahu anhu war der damalige Khalifa. Und er war in Damaskus. Quraib war kein Sahabi von der Generation danach. Er sagte, als ich, also Quraib, in Damaskus ankam, erledigte ich ihre Sache. Er hatte sie geschickt aus bestimmten Gründen. Noch während ich in Damaskus war, trat der Neumond von Ramadan ein. Ich sah dann den Neumond Freitagnacht. Gemeint ist also, dass sie am Samstag fasten. Okay? Sie haben Freitagabend gesehen, dass sie fasten am Samstag. Hiernach kam ich am Ende des Monats in Medina an. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma fragte mich dann nach meiner Reise und erwähnte unter anderem den Neumond und sagte, wann habt ihr den Neumond gesehen? Ich sagte, wir haben ihn Freitagnacht gesehen. Er sagte, du hast ihn auch gesehen? Er sagte, ja, auch die Leute haben ihn gesehen. Und sie und Muawiyah, radiallahu anhu, haben daraufhin gefastet. Da sagte der Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, wir aber haben ihn erst Samstagnacht gesehen. Also einen Tag später. Und dann sagte er, wir werden also so lange fasten, bis wir 30 Tage vollendet haben oder den Neumond sehen. Was heißt das? Das heißt, er interessiert sich nicht für die Sichtung in Damaskus. Weil wenn er sagt, wir werden entweder fasten, bis wir 30 Tage vollendet haben, dann bedeutet das ja, dass sie eventuell 31 Tage Ramadan hatten. Wenn sie sich auf die Sichtung von Muawiyah in Damaskus Freitagabend orientieren, haben sie ja nicht, dann hätten sie ja einen Tag zu spät angefangen zu fasten. Und trotzdem sagt er, wir bleiben dabei, wir fasten 30 Tage oder wenn wir den Neumond gesehen haben. Und das bedeutet, dass er sich nicht interessiert für die Sichtung woanders. Quraib sagte dann ausdrücklich, begnügst du dich nicht mit der Sichtung von Muawiyah und dass er gefastet hat? Dann sagte Ibn Abbas, nein, so hat es uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angeordnet. So hat es uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angeordnet. In dieser Angelegenheit, die Gelehrten rahimahumullah ta'ala, der Hadith ist natürlich ein Sahih Muslim, sagen ganz klar, dass Ibn Abbas der Ansicht war, dass man sich auf die lokale Sichtung beruft. Die lokale Sichtung, also man guckt nur in der eigenen Region, und nicht auf die globale Sichtung, das heißt egal wo, auf dem Globus, auf der Welt. Das Entscheidende an diesem Hadith ist natürlich der letzte Satz. Nein, so hat es uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angeordnet. Und dieser Teil des Hadithes bedeutet, dass dieser Hadith marfu' hukman ist. Marfu' bedeutet, es wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben. Hukman bedeutet, er hat es nicht selbst gesagt, sondern die Bedeutung des Hadithes wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Wenn Ibn Abbas gesagt hätte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns, ich erfinde mal irgendetwas, hat uns gesagt, selbst wenn man den Mond woanders gesehen hat, achtet nicht darauf. Dann wäre das eine glasklare Aussage des Propheten gewesen, alaihi salatu wasalam. Hat aber nicht gemacht. Und da der Ibn Abbas radiallahu anhuma das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam inhaltlich zuschreibt, ist es nicht die Aussage des Propheten gewesen sallallahu alaihi wasallam, sondern ihm wurde der Inhalt zugeschrieben. Und das ist hierarchisch betrachtet nicht auf der gleichen Stufe, wie wenn es die Aussage des Propheten gewesen wäre sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, es ist von der Beweiskraft her schwächer. Am stärksten ist die Beweiskraft natürlich, wenn es die Aussage des Propheten ist, direkt alaihi salatu wasalam. Und deswegen haben manche Ulama, rahimahullah ta'ala, diese Beweisführung angegriffen und haben gesagt, wenn das wirklich eine Aussage des Propheten gewesen wäre, sallallahu alaihi wasallam, ursprünglich ein Hadith ist, auf den sich Ibn Abbas beruft, wo ist dann dieser Hadith? Und warum hat ihn Ibn Abbas nicht erwähnt? Und das weist darauf hin, haben sie gesagt, dass das eben ein Verständnis ist von Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, und nicht eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Und deswegen haben sie diese Beweisführung verworfen. Diesem kann man wie folgt entgegnen. Und zwar, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, was er hier dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt, ist entweder ein Verständnis von Ibn Abbas über die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das wäre also ein Ijtihad von ihm. Oder ist es tatsächlich eine Aussage des Propheten alaihi salatu wasallam, was er von ihm so verstanden hat und eben nicht wortwörtlich überliefert hat, sondern nur inhaltlich. Diese zwei Möglichkeiten hast du. Wenn du sagst, und wir wollen ja wissen, was ist eher wahrscheinlich, und wir haben die Argumentation von der anderen Ulama, rahimahullah ta'ala, gehört, die sich unter anderem auch berufen auf die Allgemeinheit des Hadithes, fastet, wenn ihr ihn seht, und fastet wieder nicht, wenn ihr ihn wieder seht. Das heißt, er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier, sie sagen, er hat alaihi sallallahu alaihi die gesamte Umma angesprochen. Ihr alle sollt fasten, wenn ihr ihn seht. Ihr ihn seht alle? Nee, einer. Reicht, wenn einer ihn gesehen hat, den Mond, dann sollt ihr fasten. Wer? Alle Muslime. Wir sagen, es ist hiermit nicht regional gemeint, sondern global gemeint. Wir haben gesagt, entweder ist es ein Ijtihad von Ibn Abbas gewesen, oder es ist ein Hadith marfu' hukman. Wenn es ein Hadith marfu' hukman ist, dann ist die Sache gegessen. Das heißt, dann müssen wir uns darauf berufen, und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass man lokal sichtet und nicht global. Wenn wir sagen, es ist ein Ijtihad von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma gewesen, dann ist natürlich der Ijtihad an sich kein Beweis, kein Argument für gegen andere Ulama, da die anderen Ulama rahimahumullah ta'ala sich auch auf Aussagen von Sahaba berufen. Okay, da die anderen Sahaba sich auch auf Aussage von Sahaba berufen. Das heißt also, die Ansicht eines Sahabi, das Verständnis eines Sahabi auf einem Hadith, ist grundsätzlich keine Hujja gegen das Verständnis eines anderen Sahabi zu einem Hadith. Es sei denn, es gibt andere Qualitäten, wie zum Beispiel, es waren die Mehrheit der Sahaba, oder es waren die gelehrten Sahaba, oder es waren die Khulafa der Sahaba. Das wäre eine andere Angelegenheit. Oder bestimmte Frauenangelegenheiten werden natürlich die Aussagen der Frauen des Propheten aus seiner bevorzugt gegenüber anderen und so weiter und so fort. Aber wenn wir sagen, es ist ein Ijtihad von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum gewesen, dann stellt sich eine wichtige Frage. Und zwar, wieso hat Ibn Abbas Muawiyah dann widersprochen? Jetzt kannst du sagen, nein, ja, weil sie beide Sahaba waren, beide Mujtahid waren. Aber Muawiyah radiallahu ta'ala anhum war der Khalifa. Das heißt, er war der Khalifa, der Muslime, und zu den Muslimen gehörte Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Und die Anwesenheit des Khalifa hebt jegliche Art von Meinungsverschiedenheiten bei solchen Angelegenheiten auf. Und dann hätte sich Ibn Abbas halten müssen an das, was Muawiyah vorgegeben hat, radiallahu ta'ala anhu. Und das beweist eher, dass es eben sich um einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam handelt und nicht um ein Ijtihad von Ibn Abbas. Denn es gibt bestimmte Personen, ihre Anwesenheit hebt die Meinungsverschiedenheit auf. Natürlich in den Angelegenheiten, die sie etwas angehen. Wie zum Beispiel der Khalifa oder der Imam der Muslime, zweitens der Imam im Salah und drittens der Richter. Der Richter. Stell dir mal vor, jemand ist vor Gericht und gelangt vor einen schafiitischen Richter und er selbst ist Hanafi. Und der Richter verurteilt ihn zu einer Strafe, was weiß ich, Gefängnisstrafe, irgendwas. Und dann sagt er, Moment, ich bin aber Hanafi und ich kriege normalerweise nur die halbe Zeit. Das funktioniert nicht. Der Richter wird nicht urteilen nach deinem Madhab, er wird auch nach seinem eigenen Madhab. Und deswegen, die Anwesenheit des Richters hebt solche Meinungsverschiedenheiten auf. Wallahu a'lam. Denn auch heutzutage würde keiner sagen, wenn du in einem Land bist, einem muslimischen Land bist, in dem sie eine dieser beiden Ansichten folgen, keiner würde dir sagen, mach du etwas anderes. Das heißt, wenn in deinem Land der muslimische Herrscher nach einer dieser beiden Ansichten folgt und du folgst der anderen Ansicht, keiner wird dir sagen, du darfst ihm darin widersprechen. Denn die Muslime sind eine Gemeinschaft und man ordnet sich bei solchen Angelegenheiten unter, genauso wie beim Salah, wenn du der Ansicht bist, dass man keinen Qunut macht nach der zweiten Raka'a im Fajr und nach dem zweiten Ruku' im Fajr, dann wirst du hinter dem Imam den Dua trotzdem sprechen mit ihm, auch wenn du anderer Meinung bist. Deswegen habe ich gesagt, die Anwesenheit des Imam in seinen Angelegenheiten, das heißt in den Angelegenheiten, die wir es angehen, sie werden dadurch aufgehoben. Wie viele Menschen müssen den Neumond gesehen haben? Es reicht absolut aus, wenn eine einzige Person den Neumond gesehen hat, wie es authentisch überliefert ist im Hadith von Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, denn er hat allein den Mond gesehen und der Prophet a.s. hat ausgerufen, dass man fasten solle. Natürlich bei den Zeugen handelt es sich grundsätzlich um Adelzeugen, das heißt auf Deutsch um redliche bzw. unbescholtene Zeugen. Wir verstehen im Islam darunter jemanden, der keine große Sünde begangen hat und auch nicht auf kleinen Sünden beharrt. Aber die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben gesagt, diese Sache, oder es kann sein, dass es Zeiten gibt, in denen Adelpersonen nicht auffindbar sind oder schwer auffindbar sind, dann sagen die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, reichen diejenigen Personen aus, die der Adala, das heißt des Adelseins, am nächsten kommen. Das heißt, die am wenigsten sündigen quasi, die am wenigsten sündigen. Denn wenn das nicht wäre, dann würden die Gerichte nicht mehr funktionieren. Wenn keine Zeugen Aussagen mehr akzeptiert werden, dann würden keine Gerichtsprozesse zu Ende geführt werden und dann käme es zu einer Katastrophe. Und deswegen sagen die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, aufgrund der Notwendigkeit oder aufgrund des Bedarfs akzeptieren wir dann auch Nicht-Adel-Personen, allerdings die Besten von ihnen und nicht die Übelsten von ihnen. Das gilt für den Anfang des Monats Ramadan. Für den Ende des Monats Ramadan brauchen wir zwei Zeugen, die das bezeugen. Aufgrund des Hadithes, wenn zwei bezeugen, dann fastet bzw. brecht euer Fasten. Und das klingt auch logisch, denn am Anfang des Monats jemand ruft zum Fasten auf, das heißt, er legt den Menschen eine Pflicht auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das macht, ohne sich sicher zu sein, ist gering. Weil die Menschen natürlicherweise neigen zur Faulheit, neigen dazu, keine Sachen umzusetzen, etwas zu unterlassen. Aber am Ende des Monats ist es eine schöne Nachricht, die sich wie im Lauffeuer verbreiten wird, wenn man sagt, der Monat Ramadan ist vorbei. Jedes Herz freut sich darüber in der Regel. Und deswegen braucht man dafür zwei Zeugen, um sicher zu gehen, dass man nicht noch Ramadan hat. Denn ein Tag im Ramadan nicht zu fasten ohne gesetzliche Erlaubnis ist ein großes Vergehen. Welche Personen sind verpflichtet zu fasten? Grundsätzlich die Muslime, die Mukallaf sind. Mukallaf ist immer ein Begriff, den kennen wir schon aus dem Kapitel über die Tahara. Das ist ein zusammen, Mukallaf heißt auf Deutsch schuldfähig. Und gemeint ist, wie heißt es, tatsächlich, wie das Wort sagt, wann kann man jemanden für schuldig sprechen? Naja, erst wenn er alt genug ist. Und wenn er, das heißt auf Arabisch, Baligh ist. Und zweitens, wenn er auch im Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Denn was bringt es mir einen 30-Jährigen, der aber keinen Verstand hat? Das heißt, der geisteskrank ist, den man nicht ansprechen kann. Oder in Ohnmacht ist oder ähnliches. Deswegen, Mukallaf ist immer Baligh und Aqil. Islamisch erwachsen und geistig gesund. Das ist der Mukallaf. Zweitens, eine zweite Bedingung ist, dass er auch imstande ist zu fasten, denn es kann sein, er ist Mukallaf, aber gleichzeitig ist er krank. Bei Krankheit, darüber reden wir inshallah ta'ala gleich, bei Krankheit, natürlich muss es eine Form der Krankheit sein, die das Fasten deutlich beeinträchtigt. Das heißt, er muss also, die zweite Bedingung nach dem Taklif, nach dem Mukallaf sein, ist, dass er imstande ist zu fasten. Und die Krankheit ist entweder eine Form der Krankheit, die zum Tod führt, wenn er fasten würde. Und das kann natürlich am besten oder am einfachsten durch die Experten, durch die Ärzte festgestellt werden. Das heißt nicht, dass sie genau wissen, dass jemand auf jeden Fall sterben wird daran, aber sie sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach, unserer Erfahrung nach, ist es so, dass wenn jemand in diesem Zustand fastet, dann wird er draufgehen. Dann wissen wir, dass er in diesem Fall nicht nur Fasten brechen darf, sondern Fasten brechen muss. Denn es gibt eine Pflicht für dich, dass du auch dich selbst vor dem Tod grundsätzlich bewahrst. Zweitens, die Krankheit ist beeinträchtigt dein Fasten stark. Die beeinträchtigt dein Fasten stark. Damit meint man, dass wenn du fasten würdest, wäre das für dich eine große Anstrengung. In diesem Fall darf man sein Fasten brechen. Und der dritte Fall ist, dass das Fasten, oder deine Krankheit, Entschuldigung, dein Fasten nur leicht beeinträchtigt. In diesem Fall darfst du dein Fasten nicht brechen. Sondern musst fasten. Wie jemand, der zum Beispiel eine leichte Krankheit hat, für die er Medikamente nehmen muss, aber diese Medikamente, die kann er auch hinausschieben, nach Sonnenuntergang reicht es vollkommen aus. Und er leidet zwar, aber sein Leiden ist gering, wie leichte Schmerzen oder zum Beispiel leichte Kopfschmerzen. Manche Leute haben zum Beispiel, wenn sie Kaffeeentzug bekommen im Ramadan, kriegen sie Kopfschmerzen. Aber das ist kein Grund, sein Fasten deswegen zu brechen. Anders vielleicht, wenn jemand Migräne hat, das sieht vielleicht ein bisschen anders aus, ja. Aber wenn jemand nur leichte Kopfschmerzen hat, dann ist das kein Grund, dass er sein Fasten brechen darf. Sondern es geht nur um Krankheiten, die eben das Fasten deutlich beeinträchtigen. Wenn wir schon über die Krankheiten sprechen, passt in diese Kategorie auch das hohe Alter. Denn das hohe Alter ist quasi eine Art von unheilbarer Krankheit. Denn was heißt Krankheit anderes, als dass der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er einmal funktioniert hat? Krankheit heißt, irgendwas im Organismus läuft schief. Und Altersschwäche, hohes Alter, ist eine Form von Krankheit. Und deswegen erwähnen das die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, an dieser Stelle. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch darauf hingewiesen in Surat Al-Baqarah. Eine Person, die aufgrund hohen Alters nicht mehr fasten kann, oder jemand, der eine unheilbare Krankheit hat, die sein Fasten deutlich beeinträchtigt, sodass er gar nicht fasten kann oder nur sehr schwer fasten kann, diese Personen brauchen gar nicht zu fasten, sondern sie speisen ersatzweise einen Bedürftigen. Nochmal, jemand, der gar nicht fasten kann, jemand, der sehr alt ist, oder jemand, der eine Krankheit hat, die unheilbar ist. Das heißt, wir gehen davon aus, unheilbar, natürlich, Allah kann alles, Aber wir gehen davon aus, dass diese Person der Erfahrung nach nicht geheilt wird. Und diese Krankheit, durch diese Krankheit kann man nicht fasten. Dann in diesem Fall braucht diese Person natürlich nicht zu fasten. Und er speist ersatzweise einen Armen. Denn Allah sagt subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah 184, und denjenigen, die es nur schwer zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Bedürftigen auferlegt. Schwer zu leisten. Also wenn jemand gar nicht kann, dann erst recht. Das ist die Angelegenheit diesbezüglich. Das heißt also, am Ende des Monats sammelt er zum Beispiel 29 oder 30 Arme, je nachdem, und speist sie entweder alle gleichzeitig oder auch kann man auch nach jedem einzelnen Tag einen Armen und Bedürftigen speisen. Und wenn man einen Armen und Bedürftigen speist, At'am Miskin macht, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man kocht ihm das Essen und gibt ihm die Mahlzeit, oder man gibt ihm die unfertige, ungekochte Nahrung und er kann sie sich selbst zubereiten. Das heißt, entweder du kochst ihm eine gesamte Mahlzeit und da reicht eine Mahlzeit für einen Tag, den er nicht gefastet hat. Auch wenn wir gewohnt sind, Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu essen. Ja? Aber es reicht eine Mahlzeit, damit er satt wird, um deine Pflicht zu erfüllen. Wenn du mehr machst, ist besser. Keiner sagt dir. Die zweite Sache ist, wenn du gibst ihm Nahrung, wie zum Beispiel Reis oder Kartoffeln oder etwas anderes, da reicht ein Mudd. Ein Mudd. Ein Mudd, haben wir gesagt, sind, wenn ein durchschnittlich großer, erwachsener Mann seine beiden Hände zusammenlegt, seine Finger weder ganz einzieht, ja, noch sie ganz spreizt bzw. ausfährt, streckt, weil dann bleibt ja gar nichts mehr auf der Hand hängen, sondern er hält sie, also wie gesagt, dazwischen, dann nennt man das ein Mudd. Wenn er das voll macht und oben schön glatt macht, die Oberfläche, dann ist das ein Mudd. Oder wenn man mehr gibt, ist noch besser. Wenn man zwei Mudd gibt, ist noch besser. Das ist die Angelegenheit, die man machen muss. Wir haben gerade gesprochen über jemanden, der nie fasten kann, weil es entweder immer sehr schwer fällt oder weil er gar nicht fasten kann aufgrund Altersschwäche oder Krankheit. Was ist aber, wenn jemand vorübergehend nicht fasten kann? Wenn jemand vorübergehend nicht fasten kann, Beispiel, um es deutlich zu machen, jemand leidet an einer Krankheit, die normalerweise 2 Jahre lang dauert, bis sie auskuriert ist. 2 Jahre. Ich habe extra 2 Jahre gemacht, weil dadurch 2 Ramadane darunter fallen. Okay? Wenn jemand 2 Jahre lang an einer Krankheit leidet, nachdem man erfahrungsgemäß inshallah ta'ala wieder gesund sein wird und wieder fasten kann, muss er das Fasten nachholen. Muss er das Fasten nachholen. Jeder, der nicht fasten kann und aller Wahrscheinlichkeit nach sein Fasten nachholen können wird, muss sein Fasten nachholen aufgrund der Ayah im Koran al-Karim فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, dann eine Anzahl anderer Tage. Wenn man also nicht fastet, dann eine Anzahl anderer Tage. Wann ist das? Er hat nicht gesagt, nur zwischen dem Ramadan und dem Ramadan danach. Oder wenn es 2 Jahre sind oder 3 Jahre sind. Sobald man erfahrungsgemäß wieder fasten kann, fastet man und speist nicht. Man fastet und speist nicht. Das ist, wie gesagt, wenn man aufgrund der Krankheit nicht fastet. Ein weiterer Grund, warum jemand nicht fastet, ist aufgrund der Reise. Wenn jemand zum Beispiel auf Reise ist, wissen wir, braucht man auch braucht man auch nicht fasten. Allerdings unterscheiden die Ulama, rahimahumullah ta'ala. Grundsätzlich gilt bei Reisen, dass man besser fastet im Ramadan. Grundsätzlich gilt auf Reisen, dass es besser ist zu fasten. Denn Allah sagte, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Das heißt, beeilt euch zu einer Vergebung von eurem Herrn. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf der Reise im Ramadan, in einer Reise hat er die meisten Tage gefastet auf der Reise. Das heißt, grundsätzlich gilt, al-Asl ist, dass man im Ramadan auf der Reise besser fastet. Muss man fasten? Nein. Allah hat nicht gesagt, dass man fasten muss. Aber es ist besser zu fasten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefastet hat auf der Reise. Manchmal ja, manchmal, aber meistens hat er, alaihi sallatu wasalam, gefastet. Der zweite Fall ist, wenn es einem anstrengend wird, dann verringert sich eben diese Vorzüglichkeit, trotzdem zu fasten. Und wenn es zu anstrengend wird, ist es besser, dass du nicht fastest. Aber grundsätzlich gilt, dass es besser ist, zu fasten. Aber wenn jemand sagt, ich möchte nicht fasten auf der Reise, obwohl ich im Flugzeug klimatisiert fliege und der Flug ist angenehm und ich werde abgeholt von einer Limousine und zum Flughafen gebracht in einer Limousine, trotzdem darf er sagen, ich möchte nicht fasten. Der Prophet Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْتِرِ وَلَى الْمُفْتِرِ عَلَى الصَّائِمُ. Das heißt, wir reisten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, weder der Fastende nahm es demjenigen übel, der sein Fasten gebrochen hatte, noch derjenige, der sein Fasten gebrochen hatte, demjenigen, der fastete. Insofern, wie gesagt, ist es grundsätzlich erlaubt, aber wir haben gesprochen darüber, was besser ist und nicht. Und was wir gesagt haben im Kapitel über das Salah, über das Reisen, das Safar, gilt parallel zum Fasten. Das heißt, ab wann, ab welcher Reiseentfernung, gilt es als eine Reise, für die man sein Gebet kürzen darf und an dem man sein Fasten brechen darf. Und genauso ab welchem Zeitpunkt, und zwar ab dem Verlassen der Stadt, genau das Gleiche, was wir über das Salah gesagt haben, gilt auch parallel zu unserem zum Thema des Fastens. Und eine Bedingung auch hier, wie beim Gebet, war, dass es eine erlaubte Reise sein muss. Und es darf keine verbotene Reise sein. Und als letztes, inshallah ta'ala, da wir geredet haben über die Personen, wer gefragt haben, wer muss fasten, stellt sich noch als letztes die Frage, wer darf nicht fasten und wer braucht nicht fasten? Oder erstmal, wer darf nicht fasten, ist einmal die Frau, die die Menstruation hat oder im Wochenbett ist, die menstruierende Frau und die Wöchnerin, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verboten und das gilt gemäß Ijma' der Ulama, rahimahumullah ta'ala, eine Frau, die Ha'id ist oder Nufasa ist, darf nicht fasten und wenn sie fastet, ist ihr Fasten ungültig. Und Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, und so wurde uns angeordnet, das Siyam nachzuholen, aber nicht das Salah. Dass sie unter Übereinkunft der Ulama, rahimahullah ta'ala, eine Nufasa und eine Ha'id dürfen nicht fasten und dürfen nicht beten. Aber sie darf das Fasten nachholen und muss es auch nachholen, aber das Salah darf sie nicht nachholen und muss sie auch nicht nachholen. Einen Fallunterscheidung machen wir bei der schwangeren Frau. Die Frau, die auf Arabisch Hamil. Oder sie stillt ihr Kind. Wenn eine Frau schwanger ist oder ihr Kind stillt, dann ist es nicht interessant zu schauen, wenn sie selbst nicht fasten kann. Weil wenn sie selbst nicht fasten kann, weil die Schwangerschaft zu anstrengend ist oder weil sie durch das Stillen geschwächt wird, durch das Fasten geschwächt wird und deswegen nicht mehr stillen kann. Diese Thematik ist nicht interessant, weil dann ist sie ja wie eine kranke Frau. Dann ist sie wie jemand, der krank ist. Interessanter ist es, wenn sie Angst um ihr Kind hat. Das heißt, sie fastet nicht, weil sie Angst hat, dass ihr Kind in ihrem Bauch, in ihrer Gebärmutter beschädigt wird. Oder sie fastet nicht, weil sie Angst hat, dass sie zu wenig Milch bekommt, um ihr Kind zu stillen. Diese Thematik ist interessant. Und bei dieser Thematik sagen wir, auch in diesem Fall braucht die Frau in diesem Fall nicht fasten und sie gilt, als wäre sie krank. Und sie gilt, als wäre sie krank, auch wenn sie selbst nicht krank ist. Und das zeigt, dass die Scharia, alhamdulillah, nicht nur darauf achtet, wie es einer Person selbst geht, sondern sagt, wenn das Leben einer anderen Person von dir abhängig ist, dann musst du auch dafür sorgen, dass dieses andere Leben geschützt wird. Ja? Deswegen, nicht nur du selbst darfst dein Fasten brechen, wenn es dir nicht gut geht. Nein, auch wenn das Leben einer anderen Person, in diesem Fall das Embryo, darunter leiden würde, dann bist du genauso ist dir genauso erlaubt, dein Fasten zu brechen. Das ist interessant, das finden wir auch bei der Hajj zum Beispiel wieder. Bei der Hajj hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den älteren Leuten und den Frauen und den Kindern erlaubt, dass sie von Muzdalifa abreisen vor dem Fajr. Vor dem Fajr. Und nicht nur darf derjenige verreisen, der schwach ist, sondern auch die Angehörigen. Auch die Angehörigen. Also stell dir mal vor, du bist mit deiner alten Mutter und deine alte Mutter ist zu anstrengend für sie, in Muzdalifa bis Fajr zu bleiben. Aber du bist stark und kräftig und du hast gar kein Problem damit. Auch du darfst dann diese Ortschaft mit ihr verlassen, weil ihre Entschuldigung überträgt sich auch auf dich. Weil sie hängt ja von dir ab. Und deswegen darfst du ebenfalls mit ihr früher abreisen. Das zeigt diese Regeln in der Scharia, diese Prinzipien, diese Usul, die zeigen sich nicht nur in einem Kapitel in Bezug auf das. Und das haben wir auch gesehen bei was anderem. Wir haben das gesehen bei Tahara. Bei Tahara haben wir das gesehen. Wenn jemand kein Wasser hat, haben wir gesagt, macht er statt Wudu Tayammum. Richtig? Was ist, wenn du Wasser hast, aber dieses Wasser braucht dein Bruder zum Trinken? Du kannst damit Wudu machen, aber dann der arme Kerl geht drauf. Dann sagen wir, nein, kein Wasser zu haben oder Wasser zu haben, aber jemand anderes braucht es dringend, ist der gleiche Fall. Du gibst es ihm und du machst dann stattdessen den Tayammum. Zurück auf die schwangere Frau und die Stillende. Sie müssen ihre Tage einfach nachfasten. Wie die Ayah im Koran offensichtlich sagt, das heißt, sie müssen statt Fasten im Ramadan, müssen sie diese Tage nach Ramadan entsprechend nachholen. Weil die Ayah im Koran darüber, dass man stattdessen speist, ist aufgehoben worden, gemäß der Mehrheit der Ulama und der richtigeren Ansicht, insha'Allahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.